Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Mein Name ist Sascha. Ihr kennt mich vielleicht bei Twitter auch unter Sofa-Reporter. Und ich sitze hier in meinem Wohnzimmerstudio hier in Hamburg und begrüße meinen Podcast-Partner Dennis alias ESC-Kommentar. Hallo Dennis. Hallo Sascha. Ja, ich bin in Merseburg, in diesem kleinen Sachsen-Anhalt. Klein Sachsen-Anhalt ist gut, aber in diesem kleinen Merseburg in Sachsen-Anhalt. Und bin ein bisschen krank heute leider, bei dem Wetter kann man das nicht so ganz ausschließen. Ja, ein bisschen erkältet bin ich schon. Ich glaube, das wird heute mal die erkälteste Sendung, die wir so gemacht haben. Naja, was soll man machen? Aber hier liegt wenigstens kein Schnee, hier ist es schön. Ein bisschen windig war es gestern, aber ansonsten ist es nicht so extrem wie in anderen Bundesländern, wo es gerade extrem Schneechaos herrscht. Oh ja. Ja, es soll wohl irgendwie sehr kalt werden, auch nächste Woche. Jedenfalls hier bei uns. Irgendwie so mit -7 Grad und so weiter. Da warten wir dann mal ab, was da noch auf uns zukommt. Aber nichtsdestotrotz haben wir wieder wundervolle Themen zu besprechen, nämlich in Sachen ESC. Wir haben uns ja sozusagen vor 14 Tagen erst gehört. Wir haben uns zwar verabschiedet, dass wir jetzt wieder am 16. Januar mit unserem nächsten Podcast rauskommen, haben uns aber davor noch mal getroffen, beziehungsweise elektronisch getroffen. Wir waren im Radio. Wir haben noch mal die Tonvision, oder du hast die Tonvision noch mal aufgelegt, und wir haben so ein bisschen über die anstehenden Vorentscheide der nächsten Wochen irgendwie gesprochen. Das war natürlich auch wieder sehr interessant, weil wir auch, so wie heute auch, mit StudioLink verbunden waren. Also nochmal vielen Dank an den Macher, der sich da reingekniet hat und dieses Ding programmiert hat. Genau, wir waren diesmal 3 Stunden? Zwei Stunden waren wir on air mit einem nicht funktionierenden Stream leider. Deswegen gibt es ja auch nochmal nachzuhören bei sofareporter.de. Und wir haben ganz viel kommentiert und wir haben ein paar lustige Sachen gespielt, vor allem aus Finnland. Aus Estland, wir hatten Italien dabei, wir hatten, was weiß man noch so, einige andere noch. Spanien hatten wir auch, da können wir gleich mal kurz dazu kommen. Mhm. Wollen wir erstmal. Spanien hat ja jetzt ihr Vorfinale gehabt, ne? Ihr Eurocasting-Finale, wo 3 Künstlerinnen und Künstler angetreten sind in einer ganz kurzen Sendung. Ich glaube, die gingen noch nicht mal 1,5 Stunden. Ne? Ich glaube, eine Stunde oder so ging das. Das ging eine Stunde, ja, genau. Ja, eine Stunde ging das. Wo das Stream auch mal wieder ausgefallen ist, leider. Ich hatte immer Stream-Probleme beim spanischen Fernsehen. Aber die Favoriten, die dort drin reingekommen sind, waren nicht so ganz meine. Es gab noch viele gute andere Titel, muss ich mal sagen. Brigitte mit No Enemies zum Beispiel ist komplett rausgeflogen, was ich nicht so ganz verstanden habe. Das hatten wir ja auch in der Sendung. Deswegen ist die Gewinnerin, die jetzt gewonnen hat, war vom Live-Gesang am besten, fand ich. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Ja, also wir haben ja noch einen kleinen Fehler gemacht, also in der Tonvision. Aber das lag auch ein bisschen daran, dass der spanische Sender RTVE oder so, glaube ich. Genau, RTVES. Und wir waren da beide eigentlich in der Vorrecherche so ein bisschen irgendwie überfordert, jetzt eigentlich herauszufinden, was ist da eigentlich gemeint. Und man kann es sich eigentlich, glaube ich, ganz kurz so vorstellen, die Spanier haben eigentlich das deutsche Konzept des Clubkonzertes so ein bisschen kopiert. Und es war wohl so, die da auf dieser Liste standen, erst waren es 30, dann waren es, glaube ich, 10. Und aus diesen 10 haben sie dann jetzt diese 3 Künstler, die jetzt da am Donnerstag in diesem, ich nenne es jetzt mal Clubkonzert, angetreten sind, die sind das dann geworden. Und jetzt ist das sozusagen, der Gewinner ist die Wildcard für das Finale. Ein und da Platz treten jetzt aber wieder ganz andere an, weil ich hatte dann nämlich geguckt, wo sind die denn? Ja, das sind jetzt dann wohl irgendwie irgendwelche etablierten Künstler oder so. Genau. Und die treten jetzt, das sind insgesamt 6 mit dieser Le Klein, die jetzt irgendwie gewonnen hat. Und ja, eigentlich muss man sagen, sie haben so ein bisschen das Clubkonzert. Nur als ich das jetzt am Donnerstag, nur mal ganz kurz so zur Showkritik irgendwie, als ich das so gesehen habe, da habe ich so gedacht, und wir regen uns noch über den deutschen Vorentscheid auf, weil das war wirklich so schlecht inszeniert. Also ja, war's. Schon alleine dieser, da war doch ein so ein Junge, der hat dann nachher so diesen so eine Art Intervall-Act gemacht. Da wusste ich erst gar nicht irgendwie, was sollte das der? War so, das war so der ein hat so schief gesungen und irgendwie so ganz furchtbar. Ja, gut, und dann gab es halt diese drei Künstler. Ja, da hat ja diese Le Klein mit Autsch, ja, mit 63,3% ist ja den anderen irgendwie abgehauen sozusagen. Mit der Jury-Wertung. Ich glaube, sie war auch über 60 und die Jury-Wertung hat es nur mal 3% nach oben gesetzt. Ja. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, wie die Jury-Wertung jetzt da reingeflossen ist, aber ist auch wurscht. Wahrscheinlich 50-50 oder so, denke ich mal, ne? Ja, also 63% wurde Le Klein bestätigt und war auch am Live am besten. Das war der einzige Song, der live am besten klang. Ja. Muss man auch mal so sagen. Ja, auch wenn er mir nicht so wirklich gut gefällt. Es ist so ein bisschen, ich finde sie so ein bisschen 80er, oder? So ein bisschen 80er, also, Anfang 90er, so Elektro. Ja. Mischung, ich weiß nicht, wie wir das genau nennen sollen. Ja, sie hat so eine Studioline-Frisur, ne? Das ist so, ja, hochgekämmt. Ja, ja. So, genau. Also ich finde, ich vermute mal, das wird so ablaufen wie bei unseren Clubkonzerten. Die wird sogar auch gewinnen, weil sie sich dann alle sagen, oh, die hat sich ja im Clubkonzert hochgearbeitet. Ich finde den Refrain ganz schlimm. Dieses Autsch, ich habe irgendwie bei Twitter, habe ich ja geschrieben, also ich würde mir jetzt gerne mit einem großen Hammer irgendwie auf einen kleinen Zeh hauen, damit ich diesen Schmerz überdecke, den ich dabei höre, wenn ich diesen Song höre. Es ist so unangenehm, aber du hast recht. Also hier dieser Fruella, der war ja ganz schlimm, der auch Dritter wurde. Ja. Der war ja stimmlich, also das habe ich sogar ich gehört, dass der keine Töne getroffen hat. Und dieser Javian, das war so, wie ich ja auch in der Tonvision schon gesagt habe, Sommer, Marquez. Sonne, Mallorca. Das ist so. Marquez in 2-0. Ja, ja. Genau. Also war da, auch nicht gut gesanglich. Ja. Fand ich. Ja. Beide schlecht. Also live extrem schlecht. Studioversion gut, aber live extrem schlecht. Ja, und die ganze Show war auch so geil. Also das Einzige, was ich ganz gut fand, war in Anführungsstrichen, das ging nur eine Stunde. Sie haben auch nicht so wahnsinnig lange sich aufgehalten mit, oh, und jetzt machen wir es ganz spannend. Sie hatten genau, dann noch, ja. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber so zwei ältere Damen noch auf der Bühne, die wohl auch mal vor 100 Jahren beim ESC aufgetreten sind. Die durften dann auch noch mal antreten. Die haben so ein bisschen so die war, Zeiten der Auswertung. Moreno, Azuka Moreno. Ja, ich schätze mal, die sind so in den 70er Jahren aufgetreten oder so, ne? Warte. Ja, 1990 in Zagreb. Ach so, okay. Das waren noch die Mädels, die wo das Playback ausgefallen ist und dann die wieder von der Bühne gegangen sind. Ja, ja. Also das, ja, also. Genau, das waren die, wo das Playback, also das Teil-Playback nicht ging. Da ist irgendwas nicht angelaufen und dann sind die einfach wieder von der Bühne gegangen. Die waren das. Ja. Also ich fand jedenfalls auch so von der ganzen Inszenierung, es war also sehr, sehr dilettantisch und da kann man vielleicht mal so kurz mal einschieben. Ich hatte gelesen, dass Baray war ja bei dem ECG-Treffen in Köln. Ja. Ich glaube, im November war das. Und da haben sie die Gelegenheit bei Prinz irgendwie genutzt, sie dann auch zu interviewen. Und da hat sie dann wohl auch erzählt, dass, also sie ist 2016 jetzt in Stockholm angetreten für Spanien und hat dann auch so gesagt, ja, sie war ein bisschen unzufrieden, weil der spanische Sender sie eigentlich nicht unterstützt hatte. Und sie hat dann aus der Not eine Tugend gemacht und hat dann so gesagt, okay, wenn die jetzt also kein Geld ausgeben wollen für zusätzliche Bühnenausstattung, ja, dann mache ich halt diese Geschichte mit dem, ich lasse mich mal eben hinfallen und so weiter irgendwie, damit da wenigstens noch ein bisschen so, ja, damit da wenigstens noch was passiert auf der Bühne. Und da war das irgendwie jetzt so, dass dass sie dann irgendwie sagte, sie hatte eine sehr schlechte Unterstützung irgendwie bekommen. Und ich glaube, das ist auch in Spanien, glaube ich, tatsächlich so. Da wird der Euro, glaube ich, dreimal umgedreht, was sie da für den ESC ausgeben. Und so hört sich das ganze Ergebnis auch irgendwie an. Ich bin mal gespannt, weil ich glaube, diese anderen fünf, da kennt man, glaube ich, die Songs noch nicht. Ich habe sie jedenfalls noch nicht gefunden. Und wo ich kurz unterbrechen darf, es gibt eine Vorschau. Da kann man die Songs kurz hören. Das ist aber alles auch nicht so wirklich. Es ist auch auf. Sie sind auch vorgestellt worden am Ende der Sendung. Ja, nochmal. Ganz kurz. Ja, genau. Genau, auch mit den Songs nochmal. Da liefen die auch im Hintergrund. Aber mal sehen, es gibt da einen ziemlich modernen Song auch dabei, aber ich weiß halt nicht, ob das gewinnt. Ich weiß halt nicht, wer wirklich gewinnt, aber du hast ja vorhin schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die aus dem Vorfinale dort gewinnt die Le Klein, ist ziemlich wahrscheinlich. Mhm. Ja, weil ist ja bei uns auch mal so gewesen. Weil die, glaube ich, auch so jetzt schon, glaube ich, sehr viel Unterstützung hatte, auch bevor dieses, wie hieß das, Eurocasting irgendwie losging. Da hatte sie, glaube ich, in den Medien schon sehr, sehr, sehr hohen Zuspruch irgendwie auch bekommen. Und deswegen ist sie wahrscheinlich ergebnismäßig auch so durch die Decke gegangen. Und ich könnte mir da vorstellen, dass das vielleicht auch, dass wir die dann auch für Spanien dann in Kiew dann sehen werden. Dann können wir ja noch mal diese Geschichte noch mal in die Show-Notes dann noch mal reinsetzen. Dann kann sich jeder noch mal die Songs dann auch noch mal anhören. Dann ja, ist das gerne. Ja gut. Dann es gibt nur so einen kleinen Zusammenschnitt bei YouTube, wie ich weiß, wo das halt noch mal zusammengefasst wird. Ja, dann also kann man sich die noch mal anhören. Die Songs hört man wahrscheinlich erst dann im Finale. Ja. Ja, und dann ist das am oh, jetzt muss ich mal eben gucken. Wann ist denn Spanien noch? Ach, ich glaube, am 1. Februar ist, glaube ich, dann das Finale. Ja, die sind ziemlich früh. Genau. Ziemlich früh. Ich habe mir das aufgeschrieben. Am 1. Februar, genau. Und da treten die sechs dann irgendwie halt an. Und das ist, glaube ich, ein Mittwoch, glaube ich sogar. Die machen das so ähnlich wie die Deutschen auch mitten in der Woche. Und ja, aber wie gesagt, das Gute daran war so ein bisschen, sie haben sich nicht so aufgehalten mit so, oh, und jetzt haben wir drei Titel und jeder Song wird, zwischen allen Songs sind 2 Stunden erstmal Pause mit irgendwelchen anderen Geschichten. Das ist ja, ja so, das war ja zum Beispiel beim albanischen Vorentscheid, da wird ja dann irgendwie andauernd Werbung so 5 Stunden eingeblendet und das dauert dann irgendwie ewig. Oder ich glaube, das Sanremo-Festival, ich habe es mir auch noch nie bis zu Ende angeguckt. Das geht aber auch ja immer so ewig. Ne? Das ja, aber ist die haben keine Werbung drin, oder? Die haben keine Werbung drin. Doch, Italien macht ja viel Werbung. Deswegen sind ja manchmal auch im Finale, sind ja dann auch manchmal so irgendwelche Filme eingespielt. Und da haben ja manche Sender, lassen da Werbung dann laufen. Und dann wird dann wieder nachher wieder zugeschaltet. Und ja, und das läuft dann ewig. Das geht dann so bis nachts um 2. Ja, ja. Und das ist dann immer, da bin ich dann immer so kurz davor, also guck mir nun auch gerne viele Vorentscheide gerne an. Aber wenn die so dann bis morgens um 6 gehen irgendwie, selbst wenn es am Wochenende ist, das ist mir dann auch mal etwas zu lang. Das muss auch nicht sein. Ja, wir wissen aber jetzt Neues. Und zwar über den deutschen Vorentscheid. Unser Song 2017, der ja am Donnerstag, den 9. Februar stattfindet. Ich kann ja noch mal eben ganz kurz zusammenfassen, bevor wir irgendwie in so eine kleine Kritik irgendwie eingehen und mal gucken, wie wir das alles finden. Also es gab ja wieder, wir sind ja wieder Letzter geworden, letztes Jahr in Stockholm zum zweiten Mal. Zwar mit paar Punkten, aber trotzdem immer noch Letzter. Und jetzt hatte man sich ja dann irgendwie dafür entschieden, jetzt machen wir eine Castingshow, weil ja Deutschland eigentlich mit Castingshows eigentlich immer sehr erfolgreich war. Genau. Einmal haben wir sogar auch den ESC gewonnen, wenn man jetzt so auch mit damals Roman Lob nimmt, der ist damals Achter geworden und so weiter. Dann hat man verschiedene Phasen einlaufen lassen, ist zum Schluss auf 33 Kandidaten gekommen. Einer davon ist so ein bisschen abtrünnig geworden, weil er dann jetzt für Österreich irgendwie antritt. Der Nathan Trent hat ja eine super Stimme, hat in meinen Augen nicht aber so unbedingt eine super Ausstrahlung, aber wird man sehen, wie der sich machen lässt. Aber auch diese erste Single, die er veröffentlicht hat, war halt auch nicht so war leider ein Flop, übermäßig, ne? Aber gut. Ja, aber er hat eine super Stimme. Er soll ja angeblich sogar seinen eigenen Song den Song selber komponiert haben, für den er für Österreich antritt. Werden wir mal sehen. Ja, und dann waren es 32 und jetzt, wie war denn das? Ja, letzten Montag, glaube ich, ist dann bekannt gegeben worden, nee, jetzt weiß ich wieder, das war am Dreikönigstag. Da habe ich beim Frühstück irgendwie, weil ich wohne ja hier in Norddeutschland, da ist ja leider kein Feiertag, da ging irgendwie ab 6 Uhr die Pressemitteilung raus. Wir haben die 5 Kandidaten, die für unser Song 2017 irgendwie antreten. Und das war natürlich dann jetzt wieder so eine Gelegenheit für die Community, in alle Richtungen wieder zu schießen, ob man das nur gut oder schlecht findet. Und ja, bevor wir in die Kandidatenreihe einstoßen, ja, Dennis, sag doch mal, wie fandst du das jetzt? dass man erstmal nicht wusste, wie die genau gefunden worden sind, fand ich schon am Anfang schwierig. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man irgendwie bei einem dritten Programm irgendwie vielleicht auch mal die Convention gezeigt hätten können, zum Beispiel bei One, wäre das eine gute Aufmachung gewesen, weil es ja jetzt so ein Jugendsender, ne, One. Mhm. Ich glaube, eins Festival war das vorher. Das war vorher eins Festival, genau. Eins Festival, eins vorher war. Und da hätte es eigentlich ganz gut gepasst, finde ich, dass man dort hätte diese Convention zeigen können. Genauso, vielleicht auch ein bisschen die Castings irgendwie zeigen können. Also mir fehlt irgendwie die Bindung zum Zuschauer. Also der Zuschauer kann sich nicht wirklich mit diesen Kandidaten identifizieren. Mhm. Das ist ein echtes Problem. Das ging bei Unser Star für Oslo oder Unser Star für Baku ging das sehr, sehr gut. Mhm. Weil man halt auch mehr Sendungen hatte, wo man sich halt auch mal ein bisschen auf die Musik und die Leute einlassen konnte. Das soll man jetzt in drei Stunden, wie lange soll die das Finale gehen? Drei Stunden, glaube ich, ja. Oder drei etwas Stunden. Mehr, aber so in dem Rahmen. Ja, genau. Mhm. Und da sollen alle auftreten, sollen zwei Songs spielen, stimmt das? Zwei Songs? Also es soll ja wohl so sein, dass, also man weiß es noch nicht, das muss man vielleicht gleich mal dazu geben. Diese Woche wollte eigentlich der NDR wohl was über den Ablauf der Show sagen. Das ist jetzt bis heute, wir zeichnen heute am Samstag heute 14. Januar zeichnen wir heute den Podcast auf. Am Montag, den 16. kommt er raus. Also wenn die sich jetzt dann am 17. irgendwie sagen, so wie es jetzt abläuft, dann haben wir uns da wahrscheinlich ein bisschen, haben wir da daneben gehauen. Aber ich hatte das neulich auch schon mal irgendwie, weil ich das gelesen hatte bei Prinz, die hatten sich wohl mit dem NDR unterhalten. Genau. Und da war es jetzt wohl so, es gibt sage und schreibe zwei Songs, wirklich zwei Songs für all die fünf Künstler. Für alle. Okay, dann habe ich es falsch verstanden, was sie da geschrieben haben. Okay. Und da ist es jetzt wohl so, und jeder interpretiert dann wohl diesen Song anders. Jeden Song anders. So, weil einige, ja, je nach Genre, können wir gleich nochmal durchgehen, werden die sich wahrscheinlich dahin oder dahin irgendwie orientieren. Und es ist wohl so, es gibt fünf Runden, und ich habe es mir jetzt so ausgemalt, dass sie wohl in der ersten Runde machen sie wohl jeder einen Coversong. Ja, toll. Und dann fliegt wohl auch schon der erste raus. Und in jeder Runde fliegt wohl irgendjemand raus, und am Ende sind wohl entweder zwei Leute mit jeweils einen Song, oder aber es bleibt sogar vielleicht auch nur einer übrig, der trägt dann die beiden Songs irgendwie an, oh, und das Publikum, weil im Mittelpunkt steht wohl der Song und nicht wohl der Kandidat, sondern alleine der Song. Ich finde es ein bisschen dünn, dass man jetzt irgendwie wirklich nur diese zwei Songs irgendwie macht. Also gut, der NDR soll mir das nachsehen. Nachher sagen sie auf einmal, nee, wir haben ja sechs Songs oder so, keine Ahnung. Aber so wie ich es jetzt rausgehört, und so wird es wohl, glaube ich, auch um und bei irgendwie halt laufen. Wird man sehen. Also für mich war nur jetzt so zum Thema bekannt machen. Wir haben uns vorhin gerade im Vorgespräch noch irgendwie drüber unterhalten, halt, ja. Irgendwie, dass wir ja so in unserem Umfeld nicht unbedingt so viel über den ESC irgendwie erzählen. Also ich rede ich zum Beispiel so in meinem Kollegenkreis oder so eigentlich, außer wenn ich gefragt werde, da überhaupt nicht mehr drüber. Und oft ist es dann so, wenn irgendwas schief geht, so wie die Xavier Naidoo-Geschichte und so weiter, da werde ich dann immer so von Kollegen angesprochen, sag mal, was ist denn da los oder so. Als jetzt die Kandidaten rauskamen, habe ich nichts gehört. Und das ist natürlich leider, da hast du recht, auch ein ganz untrügliches Zeichen. Man könnte ein bisschen mehr PR machen, das denke ich halt auch. Also ich glaube, das ist irgendwie nicht so ganz, glaube ich, auch sinnvoll. Nicht so. Ja. Also es ist nicht wirklich Sinn, das ist nicht, also ich komme mal selber aus dem Bereich, ich habe ja Mediengestaltung und Ton gelernt, studiere ja auch im Medienbereich, und ich finde es ein bisschen, ich kann mir das, glaube ich, ein bisschen Mut anmaßen, zu sagen, dass man da nicht so wirklich weit gedacht hat, dass man die Zuschauer ja auch einbinden muss und irgendwie diesen Leuten verklickern muss. Hier sind fünf Kandidaten, die kennt niemand, aber wie stellt man die vor? Mhm. Und wie kann ich die Art und Weise, wie sie sind, herausstellen? Das kann man so in einer Sendung nicht. Ja. Und das wird, glaube ich, ein Problem werden. Ich glaube auch die Quoten, ich kann mir das vorstellen, die Quoten werden auch nicht so super sein, wie man das vielleicht mit Teilnehmern hatte, die man vielleicht auch kannte. Wenn man jetzt die Vorentscheidung mit Cascada oder sonstigen Leuten nimmt, die Leute kannte man alle, die dort aufgetreten sind, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du eine Castingshow machst und dich fragst, es kommen neue Leute, neue Newcomer dahin und die kennst du nicht und die sollen dann jetzt in 3 Stunden dir irgendwie verklickern. Ich bin super dafür, um am ESC teilzunehmen. Ich finde das schwierig. Mhm. Das hat man ja vorher auch nicht gemacht. Bei Unistar für Baku oder Unistar für Oslo, da ging das ja alles auch. Ich verstehe halt nicht, seitdem Stefan Raab es nicht mehr macht, was auch okay ist, dass der NDR da nicht dabei gelernt hat, dass man dann ein bisschen mehr machen muss, als nur ja jetzt mal irgendwie eine Castingshow aufs Parkett zu legen. Das ist halt echt schwierig. Ja, ich denke mal, das liegt vielleicht auch nicht unbedingt an den Restriktionen, dass sie es nicht wollen, sondern vielleicht auch nicht können. Also ich schätze mal, vielleicht hat man das Casting-Ding jetzt gemacht, weil man vielleicht dann nicht irgendwie eine Plattenfirma im Rücken hat, die dann irgendwie den Daumen drauf hat, nee, das macht mein Künstler aber nicht. Also wenn ich mich daran erinnere, jetzt im letzten Jahr war wohl bei Jamie Lee wohl die Überlegung, entweder eine Europatour zu machen, um sich bekannt zu machen oder ein Album aufzunehmen. Sie haben sich ja dann fürs Album entschieden, wo ich glaube, dass es auch eine schlechte Entscheidung war. Und da kann die Plattenfirma dann vielleicht auch ein bisschen mehr Einfluss drauf nehmen. Aber ich hoffe ja noch, dass wir dann uns die Sendung angucken und sagen, boah, da haben sie ja wirklich was Gutes irgendwie. Aber wenn ich mir, also hier unser Godfather Dr. Eurovision, Irving Volta, macht ja ab und zu mal bei Facebook solche kleinen Übertragungen und wo man dann so ein bisschen auch mitdiskutieren kann, ja, der ja auch sagte, dass jetzt Castingshows eigentlich immer in der Natur der Sache ist, dass Castingshows tatsächlich über mehrere Sendungen gehen, weil sonst ist es keine Castingshow. Und da hat er auch recht. Und mindestens, wie du schon sagst, hätte man übers Internet oder über One oder wie auch immer, hätte man vielleicht auch mal diesen Nachmittag wo sie dann sich die Kandidaten angeschaut haben. Also ich glaube, selbst mit diesen 30 Kandidaten oder sagen wir mal vielleicht mit 20 hätte man ja auch irgendwie 1-2 Sendungen irgendwie noch gut machen können. Also ja, klar, das hätte auch nicht unbedingt in der ARD sein müssen, sondern vielleicht dann wirklich auch bei den anderen ARD-Sendern. Und dann hätten die Leute, die sich dafür interessiert haben, hätten sich das dann irgendwie angeguckt. Dann wäre aber der Effekt gewesen, wenn das so, sagen wir mal, über 2-3 Wochen gegangen wäre, diese Phase, dann hätten in der Zwischenzeit schon mal diverse Medien mehr darüber berichtet. Und dann würde jemand, der das dann liest, würde sagen, oh, da schalte ich mal nächstes Mal ein. Was viele sagen ja dann, was das für ein Käse wieder ist und wofür wir wieder GEZ-Gebühren bezahlen und tralala. Aber man erweitert damit auch so ein bisschen das Publikum. Und das finde ich auch. Und wenn ich das so lese, auch bei Facebook und überall, das sagen eigentlich alle, dass es mindestens 2-3 Shows hätte geben müssen, um sich so ein bisschen mehr damit auch zu identifizieren. So und also ich finde auch, dass das ist einfach ein bisschen zu wenig. Und ja, wahrscheinlich aber sind da auch die Mittel etwas begrenzt. Vielleicht personell, vom Geld her, ich habe keine Ahnung. Irgend sowas muss es ja sein, weil vielleicht ich glaube, dass wie gesagt, wir machen nur einen Sendeplatz, ihr bekommt nur einen Sendeplatz und das war's. Ja. Das könnte natürlich sein. Aber warum hat es, also gut, damals hat es ja ProSieben mit Stefan Raab produziert, beziehungsweise unsere lieben Raab TV, beziehungsweise, wie heißt es noch? Brainpool meinst du? Brainpool, genau. Und deswegen verstehe ich nicht, dass man da nicht irgendwie, dass man das nicht selbst produzieren kann, als öffentlich-rechtliche Anstalt. Eigentlich hat man doch alle Mittel da, dass man jetzt also dafür sogar eine extra Produktionsfirma beauftragen muss, um die Sachen zu produzieren, obwohl man eigentlich das selbst hat. Naja gut, die Sender produzieren ja meistens heute nicht mehr selber, ne? Es ist ja nicht für alles. Aber die haben trotzdem die Mittel, sowas auch selbst zu produzieren. In einem gewissen Rahmen. Und die hätten, da muss einfach ein bisschen mehr, ich weiß nicht, wie man das ändern kann. Das ist auch ganz schwierig, glaube ich. Ja. Auch in der Bevölkerung und den Zuschauern das zu vermitteln. Wie macht man das am besten? Wir wurschteln so oft an diesem Konzept herum. Mm. Ich weiß nicht, wie oft wir jetzt an diesem Konzept herumgebastelt worden ist. Ich glaube, gefühlt tausende von Male. Yeah. Und ob das sinnvoll ist, dieses Rumgedoktere und immer diese Veränderungen in diesen Vorentscheid zu stecken, das ist halt auch eine Geschichte, die lachen uns die Schweden zum Beispiel aus, weil die das nicht tun. Natürlich haben die auch das Melodiefestival geändert mit mehreren Vorrunden mal oder so, aber von dem Grundkonzept hat sich das nie geändert. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, was wir Deutschen mit diesen Contests haben, dass wir immer und immer wieder dieses Konstrukt des Vorentscheides geändert haben. Mhm. Und deswegen müssen wir jetzt langsam, ich glaube, das müsste eigentlich auch bewusst den Leuten beim ND auch bewusst sein, dass sie dieses Vorentscheidformat irgendwie festigen müssen und auf Dauer bestehen lassen müssen und nicht auf Dauer jetzt sagen, wir machen, wenn wir jetzt wieder schlecht abschneiden sollten, wir ändern das mal wieder. Ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Ich glaube, man muss ein vernünftiges Format finden. Die Casting-Tour kann dafür gut sein. Ich meine, die Israelis machen das ja auch mit Rising Star. Einer Castingshow, die auch bei zum Beispiel RTL lief, nicht besonders erfolgreich, aber sie machen das seit Jahren jetzt mit dieser Castingshow Rising Star. Hm. Und da wird dann der Teilnehmer für den ESC herausgesiebt. Und das könnte der NDR auch, wenn er diese Castingshow vernünftig machen würde, mit mehreren Sendungen und mit mehr Aufwand. Das heißt natürlich auch mehr Aufwand und mehr Arbeit. Aber ich glaube, im Endeffekt hat man mehr davon, wenn man eine vernünftige Castingshow hat, die die gute Künstlerinnen und Künstler herausbringt. Und ich glaube auch, dass man sich auch öffnen muss für Bands. Ich glaube, dass das nicht getan ist, dass man einen Solokünstler sucht. Auf Dauer. Mm. Ich glaube, man muss das weiter öffnen. Und das ist, damit es ein bisschen mehr Abwechslung gibt, weil so hast du immer nur einen Künstler da stehen, der bekommt einen Text beziehungsweise ein Lied vorgesetzt und das war's. Ich glaube, das haben die, ich weiß nicht, die Belgier hatten das ja mal sehr, sehr gut gemacht. Ich fand diesen, wo der Typ gewonnen hatte, der Mava gesundet hat. Gut, über den Teil. Ja, der Hirsu, ne? Mhm. Hirsu, ja, mhm. Kann man streiten. Aber von dem Konzept her fand ich das ziemlich gut gemacht. Ja, also das war echt gut gemacht zum Anschauen auch, weil es einfach immer nur eine Stunde, Es war eine Stunde. Es war extra so gebaut, dass es immer nur eine Stunde ging. Und es gab mehrere Vorrunden und mehrere Aussiebungen und dann mussten sie covern und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, dass das Entscheidende ist, glaube ich auch, ich hatte mir auch erst so, als ich das so gelesen hatte, auch so die Kritiken der Leute, auch so bei Facebook und so weiter, da habe ich im ersten Moment, habe ich auch immer erst so gedacht, ja, mich interessiert eigentlich auch gar nicht wirklich so die Mechanik, wie man das irgendwie findet, weil, kommen wir gerne gleich nochmal dazu, zu den Kandidaten, die ich gar nicht mal so schlecht finde. Aber was ich auch glaube, ist, und einige Länder machen das ja, die haben für ihren Vorentscheid eine feste Marke. Es gibt das Melodienfestival, es gibt das UMK in Finnland, es gibt den Söngva Kepnin in Island, der sich eigentlich auch nicht ändert, Adol in Ungarn. Genau, und so die Zuschauer wissen im Groben, so wie jetzt zum Beispiel beim UMK war es auch so, okay, das waren dann auch mehrere Shows, diesmal machen sie eine, aber es ist immer auch wieder mit dem Logo und so weiter. Also man kann sich drauf einstellen und man weiß, ich sag mal so, jetzt zum Beispiel die Tagesschau kommt auch nicht jeden Tag in einem anderen Design. Also, genau, so ist es. Und man hat die Tagesschau, blauer Hintergrund, da steht Judith Rakers und liest die Nachrichten vor und dann kommt der Inhalt irgendwie. Und ich glaube, da ist immer so ein bisschen, da macht man so, da machen wir eine Castingshow, da machen wir dies, wir machen das. Genau. Und ich würde da auf lange Sicht, würde ich da, glaube ich, auch eher gucken, wir nennen das irgendwie, weiß ich jetzt nicht, der Vorentscheid oder in der Schweiz heißt er ja immer noch die große Entscheidungsshow oder wie auch immer. Und dann ist halt so ein Gebinde und dann kann man ja meinetwegen irgendwie immer mal so sagen, irgendwie, okay, dann nehmen wir jetzt eine Jury dazu oder nehmen sie wieder raus. Jetzt zum Beispiel Dänemark hat es jetzt auch gemacht, die nehmen jetzt auch die Bands wieder raus und machen jetzt nur Einzelkünstler. Das kann man ja von Jahr zu Jahr immer so machen. Aber, ach ja, übrigens in Dänemark und auch in Norwegen, die haben ja auch immer ihr Melodie Grand Prix. Und, ja, genau. Und da weiß der Zuschauer, was er hat. In Deutschland ist halt jedes Jahr was anderes. Und ich glaube, auch wenn das nur einmal im Jahr ist, wäre es schon gut, wenn man eine Marke hätte, die muss man dann mal 3-4 Jahre lang mal penetrieren. Und dann ist sie auch in den Köpfen der Leute und dann wird es auch, ist es dann gelernt. Und dann kann man irgendwie sagen, okay, und dann kümmern wir uns jetzt um die Kandidaten. Das sind natürlich zweierlei Dinge, aber das, denke ich, ist auch ein Manko. Also den Vorentscheid als Marke machen, das wäre ganz, ganz wichtig, glaube ich. Also, genau, das fehlt definitiv. Ja, definitiv. Es ist so ein Rumgehamsel. Das ist nicht schön, auch nicht für die Leute. Und ich glaube, dass man dass wir hier ein eigenes Melodiefestival haben sollten, ist sowieso Quatsch, weil das nicht funktioniert. weil die Mentalität der Schweden zum Beispiel auch komplett anders ist als wir. Aber wir brauchen eine feste Marke. Wir brauchen auf Dauer ein Format, was immer gleich heißt, auf Jahre gesehen, und sich vielleicht mal vom Grundkonzept, also vom Konzept nicht so groß ändert. Zwar können Stellschrauben gemacht werden, aber vom Grunde auf her muss es immer in den nächsten Jahren immer dasselbe Konzept und dieselbe Marke sein. Yeah, ansonsten macht man sich damit keine Freunde. Und ich habe dann irgendwie das Gefühl, dass die Leute sich dann fragen, was macht ihr da überhaupt? Jetzt ist es schon wieder was anderes. Mhm. Deswegen glaube ich, ist so eine feste Marke auf Dauer für den NDR und auch für das Format des ESCs auf Dauer auch wichtig. Mhm. Weil ich kann mich daran erinnern, in den 80er Jahren zum Beispiel, als es noch der Bayerische Rundfunk betreut hat, genau, da gab's da immer hieß dasselbe. Es dann immer ein Lied für Dublin, ein Lied für Harrogate oder keine Ahnung. Genau. Und es war dann auch immer das gleiche Gedeck. Gut, war dann damals noch mit Caroline Reiber als Moderatorin. Ich glaube, ein Jahr hat, glaube ich, auch mal Thomas Gottschalk das, glaube ich, auch mal moderiert. Oh, er hat auch mal kommentiert. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war dann auch so vom ganzen Aufbau, das war sehr gelernt. Ich glaube, das waren auch immer 12 Lieder. Genau, es waren immer 12 Teilnehmer. Und ich glaube, dann die Radiosender haben dann, glaube ich, immer die Songs dann im Radio vorgespielt und dann konnte der Zuschauer, glaube ich, auch so eine kleine Vorauswahl machen und dann wurde dann irgendwann das zusammengeschnitten auf 12 Lieder, die dann irgendwie da bei diesem Vorentscheid noch mit Orchester damals irgendwie halt angetrieben, ich weiß noch mal, Orchester war immer Dieter Reit. Und das war dann gelernt und das ist dann irgendwann hat man es in den 90ern, irgendwann durften wir ja einmal sogar auch nicht, weil wir dann aussortiert worden sind, weil wir wegen. Genau, so 96, ne? Weil wir 96. Irgendwie keine Chance hatten oder irgendwie war das dann so. Nee, wir waren so im Vorfinale drin, wir sind dann ausgesiebt worden. Ja, also das. Genau. Der blaue Planet hieß, glaube ich, der Song, ne? Ja, genau, genau. Der blaue Planet, ich weiß aber nicht, mit Leon, war. Mit Leon. Mit der Leon, blaue. Der blaue Planet. Genau. Geschrieben von einer Schlagerkünstlerin, glaube ich, ne? Ich war, irgendwie so. Kann sein, ja. Das ist auch nicht so wichtig. Ja, aber dann war eigentlich trotzdem, finde ich, ein heller Punkt am Horizont, nämlich die Kandidaten. Da hat man dann jetzt erstmal so, auch wieder so bei Facebook und so weiter, oh, geht ja gar nicht. Und da habe ich so gedacht, woher wollt ihr das denn eigentlich wissen? Weil da sind ja noch gar keine Lieder und gar nichts. Man kann aber bei YouTube kann man sich da diverse Sachen von den einzelnen Künstlern da irgendwie anhören. Wir können die ja mal so im Einzelnen mal durchgehen. Da gibt's einmal den Axel Maximilian Feige, der kommt hier aus Hamburg. Ja. Ist eigentlich wohl hauptberuflich sogar Musiker, ist glaube ich auch so viel in so auf der Straße macht er Musik und auch in Band, zwei, ne? Verschiedenen Bands, spielt auch Fagott und Klavier. Ja, wie soll ich sagen, was hat der so für, also die Stimmen fand ich eigentlich alle, bei allen fünf fand ich sie gut. Die vor allem singen, ja. Bei dem Feige, da habe ich das gesehen, da hat er irgendwo vorm Knust, irgendwie bei irgendeinem so Stadtfest da, glaube ich, gesungen mit der Band. Hat eine sehr, sehr soulige Stimme, würde ich jetzt mal sagen. Also, hast du was von dem gehört? So bei YouTube? Ich habe nur diesen einen Auftritt vor irgendeinem Gebäude mit seiner Band. Genau, das war dann beim Knust, genau. Das war bei Vivi Blogs, habe ich das, gab es das Video, glaube ich, unter anderem. Genau. Ja, war ganz okay. Also das kann man jetzt nicht sagen. Oh, ist, glaube ich, auch der schlecht. Älteste in der Runde. Ja, genau, mit 28 ist er da irgendwie auch der Ältere. Dann haben wir die Felicia Lou Kürbis. Aus Freilassing. Sehr interessanter Nachname, muss ich ja mal sagen. Kürbis. Ja, kann sie ja nichts dafür. Ist 95 geboren, hat viel Musik gemacht, ist so ein musikalisches Gymnasium ist sie gegangen, war auch lustigerweise bei Rising Star 2004. Ja, da waren wir ja vorhin auch schon bei einer Casting-Show, die eigentlich aus Israel stammte. Und war dort auch im Finale, ist aber nie wirklich erfolgreich gewesen. Ich glaube, weil die Sendung wurde auch schnell abgesetzt. Ja, die war, glaube ich, die war dann hier irgendwie. War schnell weg, die Sendung, ja. Deswegen hat man von Vivi wahrscheinlich auch nicht mehr so viel gehört, aber gut, sie hat schon mal Casting-Erfahrung, sie weiß, wie das funktioniert, aber. Sie hat sogar einen eigenen YouTube-Kanal, also da hat sie auch so diverse Sachen schon gecovert. Genau, habe ich auch gehört. Ich hatte so, als ich sie singen hörte, habe ich so gedacht, die singt so ähnlich wie Lena, nur wenn Lena singen könnte. Also, so ähnlich wie Lena. Also, doch, gut. Also, also die hat also, und musikalisch so von den Coversachen ist sie da, glaube ich, auch so in diese Ecke gegangen. Fand ich, also konnte ich jetzt auch nicht sagen, oh, geht ja gar nicht. Also ich glaube, dass sie unter diesen 32 da schon ganz gute Leute irgendwie gefunden haben. Dann haben wir die Helene Nissen, die hier auch bei mir aus der Ecke kommt, die irgendwo bei Schleswig aus so einem Dorf irgendwie kommt. Ich habe mir jetzt gedacht beim Nachnamen, sie kommt irgendwie aus Schweden. Ja, so hört genau. Sie sieht auch ein bisschen so aus. Und ja, ist so ein bisschen so ein, also man denkt erst so, ach, es ist so eine Kleine und ach, die ist ja so schüchtern. Da gibt es auch so, da ist sie bei irgendeinem, irgendwie so Musikausstatter oder so, glaube ich, da irgendwo aufgetreten. Da gibt es so ein YouTube-Video, da sagt sie so ganz am Anfang, ja, hallo, ich bin Helene Nissen. Aber hat ist dann richtig abgegangen. Sie hat, glaube ich, so ein Fable auch so für Country und Johnny Cash Soul und so weiter. Und so. Soul Blues, ja, ja. Genau, und auch, also, der hat mich auch so ein bisschen erinnert, so wie die Jewel zum Beispiel auch singt. Die hat ja auch so Country-Pop-Stimme. Und so hat sich das, die hat ja auch irgendwie so bei der Travemünder Woche ist sie schon mal aufgetreten und ist eigentlich auch wohl schon von frühester Kindheit hat sie dann irgendwie angefangen, und auch schon so Lieder Johnny zu Cash, schreiben. Ne? Sie liebt vor allem Johnny Cash. Ja, genau. Also das heißt ja schon mal was. Genau. Also also die machte auch in diesem Speed-Dating-Interview mit dem Bürger Lars Dietrich eigentlich auch einen netten Eindruck. Ja. Eben die Felicia, eben die ich auch schon, die wir eben schon besprochen hatten, da habe ich irgendwie auch so ein paar Sachen, spricht wohl auch ziemlich gut Englisch, was ja auch nachher beim ESC in den Pressekonferenzen und bei den Interviews und so weiter ja auch nicht so ganz schlecht wäre. Also ich freue mich da jedenfalls drauf, die singen zu hören. Dann gibt es diese Isabella Luane, die hat sogar auch schon einen Künstlernamen, nämlich Levina. Okay, deswegen heißt sie auch nur dort so, wie sie da heißt. Ja, genau. Also die ist wohl, glaube ich, auch schon sehr professionell unterwegs. Ich weiß nicht, ob die schon. Ich habe auch schon einen Liedtitel von ihr gehört, das war gar nicht so schlecht. Ich glaube, die war eine der wenigen, die schon irgendwie so eine Art eigenen Song hatte mit YouTube-Video. Mit so einem Clip sogar richtig, ne? Genau. Ja, genau. Ja, ja. Das war gar nicht schlecht. Ja, ja. Hatte sie aber, glaube ich, noch eine andere Haarfarbe. Also da war das nur so ein bisschen bei der, als ich mir die angehört hatte, wo ich so dachte, ja, du bist schon sehr professionell. Ich weiß gar nicht, doch, sie hat, glaube ich, schon fertig studiert. Oder nee, sie studiert noch da in London, glaube ich, irgendwie, College of Music, genau. Und da habe ich so gedacht, ja, du singst schon, du hast schon eine sehr gute Stimme. Für mich hört es sich ein bisschen zu perfekt an. Das kann ja manchmal auch kippen. Also da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, wie ist die so auf der Bühne? Was für einen Titel sie kriegt. Genau, wie ist sie so auf der Bühne und so weiter irgendwie. Das kann ja manchmal auch ein bisschen kippen. Also ich sag mal so manchmal so ein ganz klein bisschen noch so ungeschliffen. Also man muss ja nicht immer, es muss ja nicht immer so eine perfekte Stimme sein, sondern vielleicht auch, wo man noch so ein bisschen Leben so hört. Aber ich kann mich jetzt täuschen. Jedenfalls so die YouTube-Videos, die ich da so gehört habe, da habe ich so gedacht, ja, finde ich gut, aber mal gucken. Das könnte so ähnlich wie die Anne-Sophie. Die war ja auch sehr talentiert, aber so ein bisschen overdone, ne? Also so manchmal so ein bisschen und wenig herzlich und so. Also das möchte ich jetzt der Levina da irgendwie nicht in die Schuhe schieben, also weil da habe ich noch nicht so wahnsinnig viel davon gehört, aber das ist so der erste Eindruck, den ich da von der so hatte. Ja. Und dann haben wir noch Sadi. Genau. Der hat nur keinen Nachnamen, das ist, glaube ich, auch sein Künstlername, wenn er hier nur mit Sadi steht. Also live klingt er nicht schlecht. Ich hab mal ein paar Musik-Clips von ihm bei YouTube gesehen. Mhm. Er covert sehr viel, ist aber nicht schlecht. Er kann, wie gesagt, er kann 4-Oktaven-Range singen, kann er angeblich. Studiert an der Folkwang-Universität der Künste in Essen und ja, komponiert auch selbst und Kommt aus Dortmund, ne? Kommt aus Dortmund, genau. Und könnte interessant werden. Was ich schade finde, ist, dass Taylor nicht dabei ist. Ich habe eigentlich gedacht, dass Taylor dazu kommt, weil der auch für mich so ein bisschen rausgestochen hat aus den 32. Mhm. Der hat ja auch ziemlich gut gesungen gehabt. Der war auch ziemlich jung, ich glaube 18 oder so. Ja. Yeah. Und hatte eine sehr, sehr positive Ausstrahlung. Ich weiß, dass es dafür sehr, sehr viele Leute gab, die ihn gut fanden. Aber er ist leider nicht weitergekommen, warum auch immer. Ja gut, das ist eben halt noch so eine Blackbox. Man weiß eben halt nicht, wie ist das ganze Ding abgelaufen, nach welchen Kriterien ist man da gegangen. Also man kann natürlich schon unterstellen, deswegen gab es wohl auch so ein bisschen diese Blind-Date-Interviews, weil man vielleicht auch ein bisschen guckt, wie ist der nachher in der Pressearbeit vielleicht auch. Das spielt ja auch eine Rolle. Und vielleicht hat er sich an der einen oder anderen Stelle da vielleicht, waren die anderen vielleicht besser. Also man weiß es nicht, ne? Also das. Aber weil der hat für mich in sehr, sehr hohen Liga mitgespielt. Der hätte da eigentlich mit in diesen fünf sein müssen. Ja. Man kann das eh nicht nachvollziehen, weil wie die ausgewählt haben, wie du schon gesagt hast. Deswegen muss man halt mal gucken. Also wie die fünf dann wirklich auch live und vor allem welchen Titel sie spielen, wer den Song denn überhaupt geschrieben hat, das wird auch nochmal interessant sein, ja, wer da alles so bei ist. Und wenn das wirklich nur zwei Songs sein werden, die immer wieder anders interpretiert werden, ist es echt schade. Also wir hatten ja sogar selbst bei Unser Star für Baku und Unser Star für Oslo mehr Songs, oder? Mhm. Oder ja, die haben, glaube ich, die haben ja eigentlich immer. Nee, die haben zwei Songs gehabt, die sie beide gleich performt haben. Ja. In verschiedenen Versionen. Das war ja mit Satellite auch so. Ne? Ja, und davor haben sie Coversongs immer nur gesungen, ne? Genau, Coversongs. Mhm. Und dann haben sie ja noch einen eigenen Titel für sich geschrieben gehabt, der extra für sie, nur für sie war. Da hat, glaube ich, Stefan Raab für Lena noch dieses eine Lied geschrieben, ne? Mhm. Ich bin nicht ganz irre. Ja, aber wenn ich mir so überlege irgendwie, das sind jetzt nur zwei Songs und dann singen die das fünfmal und irgendwie anders, das kann natürlich auch irgendwie in so einer Show ganz schön warm werden, ne? Die singen das fünfmal? Ja, gut, ja, also es sind insgesamt zwei Songs und jeder singt es an. Also wo wir jetzt gerade dabei waren, so von wegen mit Genre, da könnte ich mir dann vorstellen, dass dann Helene Nissen vielleicht irgendwie countrymäßig Blues-Nummer irgendwie macht und die Felicia macht das dann so wie Ellie Goulding in der Art vielleicht und keine Ahnung. So stelle ich mir das jetzt im Moment vor. Aber das kann natürlich auch sehr zäh werden, ne? Also ja, definitiv, ja. Also wir ESC-Nerds, wir gucken uns das dann auch an, selbst wenn das 5 Stunden geht, aber der normale Zuschauer, der knipst vielleicht nach einer Stunde weg. Und das ist natürlich Von der Dramaturgie dann extrem schlecht eigentlich, wenn man als Fernsehzuschauer das so wahrnehmen muss. Also ich weiß halt nicht, wie das alles aussieht dann im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht die alte Bühne wieder nehmen oder weil da gibt es bestimmt noch die alte Bühne von den ganzen Castingshows gibt bestimmt irgendwie bestimmt noch irgendwo. Oder ob sie dann noch so einen Schnellschuss machen und die alte Bühne vom Vorentscheid von diesem Jahr nehmen. Letztes Jahr nehmen. Also keine Ahnung. Also das ist für mich extrem undurchsichtig, extrem manchmal auch nicht verständlich. Und ich glaube, man muss einfach offener sein. Man muss mehr diese Leute hervorheben. Und ich glaube, das wird im nächsten Jahr, wenn das also nochmal gemacht werden sollte mit dieser Castingshow, muss das ja definitiv anders laufen. Anders irgendwie gemacht sein. Ja. Ja, denn zum Beispiel, also ich würde nach wie vor auch die Idee favorisieren, tatsächlich, dass der NDR wie früher unter Raab sich wirklich auch einen Kooperationspartner sucht. So wie ich das mal damals gehört habe, war es dann damals so, man konnte auch nur die 10 Sendungen machen, weil ProSieben mit im Boot war und die ARD wirklich nur von den 10 Shows 2 Plätze zur Verfügung stellen konnte, weil sonst eigentlich kein anderer Slot frei war. Und bei so einem Sender wie ProSieben, da kannst du halt eben mal ganz schnell kurzfristig dann sagen, ja, jetzt machen wir dann halt die 8 Sendeplätze, stellen wir zur Verfügung. Und wenn das eben bei der ARD so nicht möglich ist, dann muss man sich doch vielleicht irgendwie einen anderen auch einen zweiten Partner suchen. Kann ja auch mal RTL sein oder wie auch immer. Ich stelle mir das gerade vor, mit RTL Ja, nicht verkehrt. Keine Castings. Oh nee, auf keinen Fall nehmen lustig. Dann lieber mit ProSieben mit The Voice zusammen oder so. Also wenn RTL eine gute Idee hat, also da wäre ich wirklich offen. Also da hätte ich irgendwie. Und dann gut, dann kann man sich überlegen, müssen das unbedingt 10 Sendungen sein. Aber also wenn man es. Ich habe noch mal so geguckt, was liegt jetzt im Moment in den Ländern alles so an. Da haben sehr viele dieses Konzept wie beim ESC gespiegelt, 2 Semifinals und ein Finale. Und ich glaube, das müsste eigentlich so das Endziel sein. So müsste das auch Deutschland irgendwie ablaufen. Man muss es auch nicht zu doll. Also man muss nicht irgendwie Mitte Juli anfangen, um dann nachher im Februar durch zu sein und zu wissen, wann man welcher Künstler ist das. Also so wie das, ich glaube, in Litauen ist irgendwie, wo das so gefühlt 3 Monate oder in Armenien war es ja jetzt. In Armenien ging es ja, glaube ich, schon im Oktober oder so los und irgendwann kurz vor Weihnachten wussten sie dann irgendwie, wen sie da nach Kiew schicken wollten. Und das finde ich auch zu lang. Also weiß ich nicht, da hänge ich dann auch irgendwie ab. Also das ist mal Melodie. Festival sind es ja 4 Sendungen, das ist ja auch nicht so wirklich viel. Wie du ja schon gesagt, in Litauen sind es extrem viele. Ja. Da sind es ja irgendwie 7 oder 8 Sendungen, wo ich dann mich frage, wer guckt sich das denn alles an? Wo man auch nicht immer weiß, welcher Song woher kommt, dann singt einer den Song, den er selber geschrieben hat, dann singt das ein anderer Künstler nochmal. Ja. Man kann es natürlich manchmal nicht ganz so nachvollziehen, weil man dann auch die Sprache nicht kann. Also man versucht es dann immer so zu ergründen, was da jetzt gerade abgeht. Das ist gut, wir haben uns ja vorhin auch über Spanien unterhalten. Klar, man versteht jetzt auch nicht die Sprache so. Spanisch, da kann man eher noch den Kontext herausfinden, was sie damit meinen, als wenn ich jetzt mir zum Beispiel eine finnische Sendung angucke oder mir bei Schweden geht es auch immer noch. Bei der schwedischen Sendung geht es auch mal, beim Liefersendung geht es auch mal noch. Aber bei Polnisch oder bei Ungarn oder so ist es auch schwierig bei Aldal. Aber die haben ja immer ein Format, was sie kennen und was sie, wie sie wissen, wie es funktioniert. Naja, und beim Melodienfestivalen ist es ja auch so. Das geht dann zwar über mehrere Wochen, aber diese einzelnen Shows gehen ja auch nicht so lange. Ich glaube, die gehen gerade mal 1,5 Stunden oder so, ne? Genau. Und das ist dann auch noch für den Zuschauer ganz, ganz übersichtlich. Und das ist dann so gelernt, ne? Also das ist halt dann irgendwie, ich weiß, das ist eine Cousine von mir, die wohnt in Schweden, die sagt dann so, ja, dann liest man so in den Zeitungen, dann werden dann auch die Karten fürs Melodienfestival dann auch verlost. Und also das ist dann auch wirklich so eine Sendung für die ganze Familie halt. Und die Einschaltquoten sind ja extrem hoch. Ja. 86% oder so hat schauen dann diesen Vorentscheid. Ne? Also es ist schon. Ja, nun ist leider natürlich auch so, gerade in den Big Five-Ländern ist es auch so, die sind natürlich nicht darauf angewiesen, zum ESC zu gehen. Da reicht der lokale Markt sozusagen, der deutsche Markt zum Beispiel, so in den Ländern so wie Schweden oder Estland oder so, die brauchen halt auch eine Plattform, um sich bekannt zu machen. Ja, obwohl die ganzen Titel, wenn man sich das vorstellt, die ganzen Titel, die Komponisten alle aus Schweden kommen. Ich glaube, wir hatten beim letzten ESC, ich glaube, über die Hälfte der Songs waren von Schweden mitgeschrieben. Oder generell geschrieben. Und dann muss man sich gar nicht wundern, dass ganz viele Titel oder auch ganz viel Popmusik aus Schweden kommt. Weil es halt einfach extrem erfolgreich ist. Und ich glaube, die haben die höchste Komponistendichte der Welt. Mhm. Ich glaube, ich habe mal gelesen, der drittgrößte Exporteur von Popmusik. Und das ist nach Großbritannien, ne? Das ist schon heftig. Deswegen hört sich ja dann so der halbe ESC dann auch sehr schwedisch an, ne? Ja, stimmt, man kann das ja extrem raushören, ne, dass es schwedisch ist, ne? Also auch so schwedischer Schlager hört man sofort raus, was für ein schwedischer Schlager ist. Ja, und also und wenn man so, ich sag mal, wenn man dann so in die kleinste Keimzelle geht von so einem ESC, nämlich dem Song, dann finde ich es natürlich auch immer wichtig, irgendwie dann auch mal andere Wege auch zu gehen. Ich meine, deswegen hat sich der Zuschauer und die Jury so in der Kombi irgendwie dann letztendlich nachher auch dafür entschieden, irgendwie Jamala dann auch zu wählen, weil es eben dann nicht so ein gefälliger Radiosong irgendwie war. Ja. Das hat natürlich die Folge, dass Jamala auch nicht im Radio gespielt wird, aber es war dann, glaube ich, oder so ähnlich wie war das, glaube ich, auch bei, als Lordi gewonnen hat. Das war dann auch so ein Einerlei und dann hat man so gedacht, nee, und jetzt wählen wir halt dann die Orks irgendwie halt Orks, nach ganz oben. Und die sympathischen Orks. Genau, und dann sagt man das irgendwie, also das muss man natürlich auch, also so, dass die alle dann immer so schwedische Komponisten, nur damit sie dann eben halt nächstes Jahr den ESC ausrichten können, das ist dann immer leider ein bisschen schade. Also, weil dann so diese nationale Identität eines jeden Landes dann auch so ein bisschen dadurch verloren geht, finde ich. Das ist dann zwar international, dann kannst du auch irgendwie mehr Punkte einsammeln. Und es sind ja ganz viele Dinge. Es muss ja auch der Künstler muss ja auch ein bisschen was für sich auch transportieren. Das war ja bei Lena auch. Und Lena hat halt bis heute, ich meine, wenn man heute guckt, so Instagram hat sie, glaube ich, irgendwie 1 Million Follower oder keine Ahnung. Ja. Und sie ist eine Rampensau und sie ist da eben halt dann auch so, sie zieht auch die Öffentlichkeit an sich heran. Und so war das hat auch dazu beigetragen, dass Deutschland dann den ESC damals gewonnen hatte. Es waren viele Komponenten. Und ich glaube, dass diese Teamarbeit, die funktioniert, glaube ich, noch nicht so ganz in Deutschland. Und dazu müssen, glaube ich, die deutschen Sender da so ein bisschen wieder zurückkehren. Das würde ich mir dann auch so dabei wünschen. Naja, es wäre schön, wenn es eine nationale Aufgabe wäre, wenn die ARD und das ZDF das zusammen machen würden, was ja auch geht, weil das ZDF ja auch in der EBU ist, das wissen viele ja gar nicht. Theoretisch und praktisch könnte das ZDF auch einen Vorentscheid machen. Mhm. Und das ginge. Aber warum man das nicht tut, warum man das nicht macht, das weiß ich nicht. Weil das ZDF hat ja ein anderes Publikum als die ARD. Also das ZDF ist ja ein bisschen jünger, auch von der Zuschauerstruktur her, weil die auch ein bisschen anders ticken, wenn man sich vorstellt, was dass die Helene Fischer Show haben und alle möglichen. Gut, Helene Fischer ist jetzt ein schwieriges Beispiel, weil ich das selber nicht so wirklich mag, aber das ist halt extrem erfolgreich bei Jung und Alt. Es gucken extrem viele junge Leute und das für Schlager. Da muss man sich halt mal fragen, ob man nicht wirklich zusammenarbeitet miteinander. Klar. Oder noch anders, man könnte mehr mit den Anstalten arbeiten, den ARD-Anstalten gemeinsam mehr zusammenzuarbeiten in der ESC-Sache und nicht nur den NDR dort alleine zu lassen, sondern verschiedene ARD-Anstalten zu nehmen und zu sagen, wir machen immer so kleine Vorrunden oder wir suchen, das klingt so ein bisschen gerade wie Bundesvision Song Contest, ne? Wir nehmen einfach alle regionalen Fernsehanstalten und dann Das wird, glaube ich, nicht gemacht, weil das hatte, glaube ich, Dr. Eurovision auch schon mal irgendwie in seiner Show, weil es wohl in der ARD gibt es wohl eine Arbeitsteilung. Und unter anderem ist der NDR eben für Unterhaltung zuständig. Genau. Und die anderen machen, ich glaube, Unterhaltung, glaube ich, und Information, weil sie ja auch dann auch die Tagesschau, federführend machen. Und die anderen machen halt eher die Spielfilme, keine Ahnung, wie da die. Und von daher wird es dann wohl eher nicht so, also was natürlich immer noch so ein Hebel wäre, was ja auch immer noch überhaupt nicht funktioniert. Das ist halt die Zusammenarbeit mit den ARD-Radios. Also selbst schon alleine der federführende NDR. Ich höre ja immer auf NDR 2 dann hier immer die Fräses morgens. Deswegen läuft bei mir auch das NDR 2. Sonst von der Musikauswahl ist es ja nicht so überzeugend. Und da habe ich in der Zeit, bekannt wird, wer ist dann unser Gewinner irgendwie und wer wird uns dann da vertreten beim ESC, wird meistens nicht einmal gespielt in der ganzen Zeit, von Februar bis Mai. Und ich meine, und wenn da halt natürlich dann der Radiochef irgendwie dann sagt, nö, ich habe nichts mit ESC am Hut oder so, dann kann das natürlich irgendwie auch nichts werden. Und ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, da sollte es dann irgendwie auch von ganz oben von der ARD die Anweisung geben, Leute, ihr müsst da irgendwie ein paar Mal am Tag vielleicht mal 2-3 Mal weniger Mark Foster spielen und dafür dann unseren Vertreter irgendwie da auch mal ab und zu mal spielen. Auch Cascada wurde nicht gespielt. Ja. Das war auch vor ein paar Jahren noch anders. Also Es war bei Lena definitiv anders. Ja. Wenn man da irgendwie einen anderen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was Stefan Rapp da getan hat, aber der hatte irgendwie. Der wollte auch, dass das mehr so verbreitet wird. Mhm. Und er mit mehr on Tour war. Er war mit Lena ja auch ganz viel in Skandinavien on Tour. Die kannten die ja alle irgendwie alle. Mhm. Was vorher auch nicht so der Fall war. Ne? Ja. Man hat da viel, viel mehr gemacht. Und ich weiß halt nicht, warum man das jetzt nicht mehr macht. Ja, das also ist das für mich nicht unbegreiflich. Und deswegen denke ich, sind so Kooperationen immer eine ganz gute Geschichte, weil dann kann man es dann so bestimmte Bereiche einfach auslagern. Genau. Und das machen halt die anderen dann. Also es ist ja genauso, wenn man da auch so ein bisschen die das, was da so Social Media da irgendwie auch so dann gemacht wird während der ganzen Zeit, finde ich dann auch immer ein bisschen sparsam irgendwie, würde ich jetzt mal sagen. Denn so der Livestreams machen. Ja, denn so der Auftritt vom der Auftritt vom da in der Botschaft dann da immer irgendwie so, ja, das ist dann so ein Pressetermin. Aber da müsste einfach auch sehr viel mehr irgendwie auch passieren. Also dass das wirklich also ich glaube, da wäre ganz wichtig, auch ganz viele Kanäle zu bespielen. Und das wird, glaube ich, noch nicht im ausreichenden Maße da irgendwie auch gemacht. Und man muss es ja immer so ein bisschen als Wettbewerb sehen. Und dafür, man trainiert nicht für die Bundesjugendspiele, sondern für die Europameisterschaft im Singen und für die Champions League. Und das da kann man nicht jemanden aus der dritten Liga, sondern da muss man dann wirklich auch aus der allerersten Liga muss man da irgendwie antreten lassen. Und das, ich finde ja zum Beispiel auch, wenn man dann so sieht, auf der ESC-Bühne, wer dann da alles so antritt, die meisten können auch alle sehr gut singen. Und die deutschen Teilnehmer haben meistens eher eine mäßige Stimme auch. Und ich glaube, da ist auch noch sehr viel Nachholbedarf. Und da rüsten halt mittlerweile auch die sogenannten kleinen Länder auch auf. Ja, und das, das ist halt auch, das darf man auch nicht. Wir sind nicht das große, nur per se das große Deutschland, sondern da müssen wir auch ein bisschen was für tun. Und das ist so ähnlich wie mit Großbritannien, wo man so denkt, boah, ihr seid, wenn man 100% nimmt, habt ihr gerade mal 10% im Moment erreicht, was ihr da beim ESC irgendwie halt macht. Genau. Und das, das ist so schade, weil auch Großbritannien hat so viel. Also ich muss immer sagen, seit sie wieder dabei sind, die einzigen, die da eigentlich immer gute Sachen schicken, sind die Italiener. Richtig. Das stimmt, ja. Und sonst die anderen, die Briten, auch die Deutschen und wer ist da noch, die Spanier irgendwie, ist mal ein Jahr ganz gut und die meisten Jahre ist es eher, ja. So. Ich hoffe, dass die Franzosen jetzt wenigstens gelernt haben durch Amir, dass es doch gehen kann, wenn man das möchte. Ja. Also sie haben ja jetzt mit Amir sehr schon schön gezeigt, dass man sehr, sehr gute Künstler und Titel haben kann. Ja. Im Vorentscheid, beziehungsweise im ESC. Und da soll ja wohl eine ähnliche Variante wohl wiederkommen. Man ist ja im Gespräch oder man munkelt, dass es Florent Monté sein soll, der sehr, sehr, sehr ähnlich klingt wie Amir, finde ich. Aber im Endeffekt aber auch sehr, sehr gute Musik macht. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch der Delegationsleiterin so ein bisschen dort zu verdanken ist, weil sie die Git ausgetauscht haben. Und die halt auch Bock darauf hat, irgendwie bekanntere oder auch erfolgreiche Künstler aus Frankreich zu nehmen und dort auftreten zu lassen. Ja. Ich glaube auch, dass es diese interne Auswahl, glaube ich, auch etwas wird oder derzeit ein Trend ist, der sehr, sehr durch den ESC-Landschaft geht. Also ich glaube, es sind mehr interne Entscheidungen als in Vorentscheide bisher. Ja. Ich glaube schon, Österreich. Ja, könnte sein. Könnte sein. Mhm. Ne? Also ich glaube, es sind mehr interne Entscheidungen als Vorentscheide. Und das kann nicht, kann oft mal ein Vorteil sein. Muss nicht immer Nachteil sein. Interner Auswahl muss nicht Schlechtes sein. Wenn du da ein gutes Team hast mit wirklich Leuten, die sich auskennen, also du musst ja auch Leute haben, die dann so ein Gespür haben, was ist jetzt gerade so in Europa angesagt so. Und dieses mit Kiss Kiss Bang Bang 2009, da haben sie dann so ein paar Leute, ich glaube, da war auch Habe Kerkeling drin und das ist dann immer so nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber da gibt, ich sag mal so, zum Beispiel Conchita Wurst. Irgendwie hat man intern bestimmt. Die ist mal Zweite geworden, mal ein paar Jahre vorher. Und dann hat man sich gesagt, ja gut, mit den, die damals gewonnen haben, die Trendsheeters irgendwie, die haben es nicht gebracht. Die sind ja mittlerweile auch wieder auseinander. Und dann hat man Conchita genommen und dann hat es halt geklappt. Also das ist halt auch so ein Lottogewinn. Das muss jetzt nicht irgendwie bedeuten, ja, das ist immer was das Bessere. Das ist auch kein Erfolgskonzept. Nee, aber ich glaube so, ich sag mal, wenn mal richtig die Hütte brennt, dann kann so eine interne Auswahl auch mal, so es spart Geld und man kann so ein bisschen so die Energie kann man mal darauf beschränken, irgendwie wirklich ein einen Killer-Song zu suchen und mit einem tollen Künstler irgendwie zu machen. Das kann man alles machen. Also finde ich. Natürlich. Also ich glaube, nur hier in Deutschland wird es dann immer auch ganz schnell so, wie jetzt intern. Und dann sind intern, ja, die Leute auch gleich wieder und sagen, wieso, wir wollen eine Show haben und wir wollen mitbestimmen und so weiter. Das war ja auch bei Xavier Naidoo, wie es ja geplant war. Also er sollte antreten und dann sollte so ähnlich wie bei Lena 2011 sollte dann sollte er 10 Lieder vortragen und die Zuschauer sollten sich eins davon aussuchen. Da war ja auch ein riesen Aufruhr, wieso denn das? Und das muss nicht Schlechtes sein. Der NDR hat es halt schlecht gemacht. Also von der PR und von der wie vermittelt man das, ne? Also Xavier Naidoo ist ein sehr, sehr guter Sänger, das muss man ihm auch lassen. Also er kann sehr, sehr gut singen, er ist auch, was kompositorisch so angeht, sehr, sehr begabt und er kann das auch. Aber ich glaube einfach seine Hintergrundgeschichte, die dann im Vorfeld ja auch extrem in den Medien war mit seinem Reichsbürger und all sowas, das ist eher das Problem gewesen. Das wusste man aber vom NDR aber auch. Ja, also eigentlich müsste man es wissen, ja. Das denke ich eigentlich auch. Hätte man wissen müssen, dass so etwas passieren kann und so könnte. Ja. Und man hat das halt auch nicht im Vorfeld nochmal genau gemacht, dass er sich davon distanziert hat. Also er hat das nicht im Vorfeld getan, sondern er hat es im Nachhinein erst, als diesen Shitstorm gab, hat das erst getan, aber nicht im Vorfeld. Und gesagt, hier, nee, ich mache das nicht mehr. Ich sehe das so, dass Deutschland ein Staat ist und so weiter und so fort. Das hat er nicht getan. Und das ist eher das Problem. Ja, da gab es wahrscheinlich aber auch jetzt nicht für ihn so die Herausforderung, das irgendwie auch machen zu müssen. Nur es stand halt im Raume. Und das Thema Reichsbürger ist ja auch noch jetzt gerade so Ende letzten Jahres dann auch noch mal wieder populärer geworden, wo da halt ein Polizist, ich glaube, sogar erschossen wurde oder so von so einem Reichsbürger. Ja, ja. Ich glaube, da wäre das dann auch noch mal eher an die Öffentlichkeit. Ich glaube, isoliert als Künstler wäre das eine super Idee gewesen. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt so ein Anhänger seiner Musik, aber ich habe ja natürlich beim ESC auch immer so ein bisschen im Auge, das ist halt ein Wettbewerb und wir wollen gewinnen. Und ich glaube, da hätten wir eine reelle Chance gehabt, weil er eine super Stimme hat und man hätte da mit Sicherheit auch einen super Song auch für ihn dann gesucht. Das wäre auch alles gut gewesen. Nur es wird ja gerne auch viel drumherum geredet, auch so in den ESC-Medien und so weiter. Küche. Und Gerüchte das wäre Küche. Unweigerlich aufgekommen. Und das ist halt so. Und da war dann aber auch so eben der Aufruhr so. Und wieso ist denn irgendwie so eine Show? Ich glaube, ich kann mich dran erinnern, damals bei Lena, als sie dann noch mal antrat irgendwie, dann hatte man auch gesagt, wieso macht man exklusiv eine Show nur für sie? Also ich fand die Idee gar nicht mal so schlecht, weil es war ja nun gesetzt, dass sie das machen sollte. Und dann hat man halt irgendwie auch mit Taken by a Stranger hat man eigentlich, ist man auch mal einen anderen Weg gegangen und nicht mehr so dieses Kaugummi-Lied wie Satellite, sondern hat da ein bisschen was Erwachseneres irgendwie auch mit ihr da auf die Bühne gestellt. Und hat sie ja auch eine gute Platzierung letztendlich wieder gemacht. Und also es ist alles möglich, aber es muss natürlich, ich finde immer handwerklichen, ich meine klar, es ist wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft, da haben wir auch 80 Millionen Trainer und jeder weiß natürlich irgendwie, nee, ich hätte den eingewechselt. Und, genau. Ne, das ist sicherlich richtig, aber es ist halt natürlich, es fehlen halt im Moment die Erfolge beim NDR und insofern müssen sie sich dann auch leider gefallen lassen, dass es dann bei bestimmten Sachen einfach nicht so das trifft, was der Zuschauer sich da irgendwie vorstellt. Und das ist halt, wenn sie jetzt damit auf einmal Platz 3 machen, wird wahrscheinlich jeder jetzt sagen, ja, das ist jetzt immer die Castingshow und wir machen das jetzt immer so. Dann, klar, kann es natürlich irgendwie sein, aber ich denke mal auch. Aber nichtsdestotrotz muss ich nochmal da hervorheben, sie haben jetzt erstmal ganz gute Kandidaten gefunden, finde ich. Und da sollte man auch dann nicht so nach Äußerlichkeiten gehen. Ich meine, das sind normale, wie soll man sagen, in Straßenkleidung sind sie da jetzt fotografiert worden irgendwie, da kann man jetzt nicht sagen. Genau, und dann da kann man jetzt irgendwie, also der NDR will da wohl auch extra wohl so ein bisschen Geheimnis drumherum machen, weil sie wahrscheinlich uns ESC-Nerds auch ein bisschen so herausfordern wollen, dass wir uns da irgendwie darüber heiß reden, wie schlimm wir das irgendwie alles finden oder so. Ja, aber ich finde schon, sie sollten jetzt langsam mal auch so, also ich möchte jetzt auch nicht erst am 8. Februar, so einen Tag vorher, vor dem Vorentscheid irgendwie hören, was sie für Lieder singen, sondern das möchte ich gerne vorher auch schon ein bisschen wissen und mich mal reinhören. Ja, definitiv. Das wäre immer schön, das jetzt im Vorfeld schon zu wissen. Ja, ja. Früher hat man das ja nicht gemacht. Ich glaube, bei Lena gab es ja noch diese Möglichkeiten, noch nicht so extrem, ja. Was die öffentliche Veröffentlichung anging. Aber heute sollte man zumindest Snippets irgendwie schon mal im Vorfeld gehört zu haben von ja. dem. Also, ja. oder? Ja, finde ich auch. Mindestens ein, zwei Wochen vorher, oder? Mhm, finde ich auch. Also ich meine, es ja. ist jetzt nur noch gerade mal 4 Wochen, 3 Wochen oder so ja. Hin. Also jetzt muss auch mal ein bisschen Butter bei die Fische. Jetzt wollen wir auch mal ganz genau wissen, was uns da erwartet. Genau. Und die wenigsten gehen jetzt ins Internet und gucken sich mal und googeln mal so ein bisschen so, ja, was kann man denn da von denen hören, sondern da möchte ich ein bisschen auch dann vom NDR so Kostproben irgendwie halt hören. Und das hoffe ich, das wird jetzt bald aufgelöst. Also ja, wir sind mal gespannt. Das Ganze wird moderiert von Barbara Schöneberger, aber die moderiert ja im Moment auch alles. Obwohl ich Anke Engelke als Moderatorin geliebt habe beim Vorentscheid, ja. das war so lustig. Ich glaube, es gab niemanden, der das doof fand. Ich glaube, über Barbara Schöneberger kann man sich streiten. Ich mag sie zwar auch, aber ich fand Anke Engelke immer sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, ja, souverän und auch schlagfertig. Sie hat sich da, weil sie auch selber Fan davon ist. Klar. Sie ist einfach selbst Fan von dieser Sendung und da weiß sie auch einfach, wie sie es machen muss. Mhm. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Immer schon. Und das war auch eine gute Entscheidung von den Leuten auf Facebook, dass sie gesagt haben, wir wollen diese Frau haben für die Moderation damals. Und die hätte man eigentlich behalten müssen, die gute Dame. Ja, sie wollte es ja nur einmal machen. Es gab ja, glaube ich, damals so eine Internet-Petition oder Seite, wir wollen Anke Engelke als Moderatorin haben. Genau. Und da hat sie, glaube ich, hat man sie dann wohl gefragt und sie hat dann wohl gesagt, ja, okay, ich will das jetzt einmal machen, weil sie wahrscheinlich auch nicht so dauerhaft damit verhaftet werden wollte. Sie hatte da ja eine gute Moderation mit Stefan Raab und Judith Rakers 2011 ja hingelegt. Genau. Wo ich persönlich auch erst so dachte, wieso, ach, die drei, oh nein und so. Aber sie haben ja wirklich, die drei haben ja sehr gut miteinander harmoniert bei der Moderation. Was man ja zum Beispiel bei der Moderation der Österreicher Kollegen ja nicht so fand. Ich fand, die waren eigentlich alle drei so mehr so für sich sozusagen. Die haben gar nicht so miteinander harmoniert. Da hätte ich eher mir so vorgestellt, dass man dann nur alleine Conchita Wurst hätte moderieren lassen können. Das fand ich so ein bisschen unnötig mit den drei Leuten. Und Anke Engelke hat das einfach auch witzig gemacht, auch den ESC und dann eben halt auch den Vorentscheid. Dann, es war, glaube ich, ein Jahr später. Ne? Und das war einfach war lustig. Aber ich glaube, sie wollte jetzt, glaube ich, auch dann in der Pressekonferenz vor der Sendung, glaube ich, gesagt so, ja, ich möchte das ja, ich mache das jetzt einmal und dann ist jetzt auch irgendwie gut. Ne? Es ist halt auf jeden Fall eine gute Sache, dass Anke Engelke das gemacht hat. Aber es ist halt richtig, so ein bisschen schwierig, da immer auch die guten Leute da auch zu kriegen. Und insofern macht es dann auch Barbara Schöneberger, denn wer soll es denn sonst machen? Das ist halt dann irgendwie, Herr Hermanns ist ja damals 2009 dann irgendwann ausgestiegen, weil er gesagt hat, der ESC hat keine Zukunft. Da ist er dann leider ein Jahr zu früh leider dann aus der Sache da ausgestiegen. Sonst wäre wahrscheinlich heute noch der Mann des ESC. Also insofern hat er da leider Pech gehabt. Aber Wer könnte es denn noch moderieren? Also wenn jetzt Anke Engelke mal sagt, sie möchte irgendwann nicht mehr. Also ich hätte da jetzt auch keinen, wo man sagen könnte, ja, hier, der wäre jetzt dafür geeignet. Also, ist schwierig, ne? Ja. Ich finde es extrem, ne? Schwierig. Ja. Habe Kerkeling moderiert den Vorentscheid. Ja, ich glaube nur, dass so zum Beispiel diese Leute wie Habe Kerkeling, auch Thomas Hermanns und so weiter, die vertreten noch so eine ESC-Sicht, so, ah, das ist ja alles so Trash. Und man kann sich natürlich irgendwie über ein ESC auch gerne aufregen. Da sind ja auch immer, das sowieso, das da sind ja auch immer Sachen dabei, wo man so sagt, so wie hier mit Spanien und Autsch und so weiter. Dann denke ich auch so, ja, genau. Aber man muss es nicht jetzt per se so in den Dreck ziehen. Also ich finde schon, dass das trotzdem immer noch eine sehr gute TV-Show ist, sehr unterhaltsam. Ja. Wir beschäftigen uns ja auch das ganze Jahr über mit dem ESC, also es ist ja, kann ja nicht so uninteressant sein und ich sag mal so, ich würde mich nicht für so ein Thema interessieren, was eigentlich nur Scheiße ist, jetzt mal, und das insofern, ja, und die haben immer so ein bisschen, ja, Käseigel und So, und ich will immer, ich will noch Katja Epstein wieder auf der Showbühne haben. Und ich sage ja immer so, ich möchte nicht den ESC wie vor 30 Jahren haben und ich möchte in 30 Jahren auch nicht den ESC haben, wie er heute ist. Der soll sich halt weiterentwickeln. Und das so, und da, das muss sich natürlich auch in so einem Moderator irgendwie halt widerspiegeln, finde ich. Das und da, gut, und Barbara Schöneberger hat da, glaube ich, auch einen gesunden Abstand. Ich glaube nicht, dass sie so ein typischer ESC-Fan ist, aber sie macht da auch nette Bemerkungen. Vor allen Dingen kann sie ja auch immer gut über sich selber lustig machen. Und sie zieht dann auch extra so Kleider an, wo sie genau weiß, da diskutiert jetzt auch Twitter und Co. dann auch wieder darüber, damit sie dann auch schön im Gespräch ist. Das macht sie auch sehr professionell. Und insofern ist da auch erstmal nichts zu sagen. Das kann sie auch meinetwegen jetzt auch noch ein paar Jahre machen. Aber das ist natürlich, gut, klar. Also das mir würde da jetzt im Moment auch keiner einfallen, den man da jetzt hinsetzen könnte. Also nee, das ist schwierig, ne? Ja. Also ganz schwierig. Also wir warten mal ab, was uns da erwartet. Vielleicht lagen wir ja jetzt richtig mit dem Ablauf. Ansonsten lieber NDR, sag uns doch mal Bescheid, wie es denn eigentlich. Sag uns jetzt endlich mal Bescheid, wie die Sendung ablaufen soll. Insofern ist es dann halt, wir können ja mal eben gucken, ich kann ja mal eben meinen Terminkalender hier durchgehen. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, und zwar bis zu unserem nächsten Podcast am 13. Februar. Ja. Sind ja jetzt diverse Vorentscheide. Also da sind jetzt auch so ein paar sogenannte Super Saturdays auch dabei, wo entweder erste Runden und so weiter dann irgendwie stattfinden. Wir haben schon viel drüber gesprochen. Am 27. Januar ist zum Beispiel Großbritannien mit You Decide am Start. Mel Giedroy moderiert das Ganze. Okay. Das wird aus dem Apollo Hammersmith in Theater. Das heißt Event Team Apollo Hammersmith wird das übertragen. Das ist, glaube ich, so ein Theater. Ich glaube, da war das letztes Mal auch. Und diesmal auf BBC 2, oder? Genau. Das war letztes Jahr auf diesen alten BBC 4 Platz oder so. Auf BBC 4 lief das, glaube ich. Das soll, glaube ich, der Hausfrauenkanal sein. Und jetzt machen sie das auf BBC 2. Genau. Und auch wieder, glaube ich, in diesem Theater. Ich glaube, das ist auch das gleiche Ding, wo auch diese 60 Jahre ESC, glaube ich, gefeiert wurde. Das hat ja die BBC damals. Nein, war das nicht? Nee, das ist ein bisschen anders aufgebaut. Das ist mehr das ist, glaube ich, so ähnlich wie das Studio letztes Mal, was sie auch hatten. Ich glaube, das ist sowas Ähnliches. Ich glaube nicht, dass sie da dieses Bühnending nehmen, was sie da bei 60 Jahre Song Contest gemacht haben. Ich glaube nicht. Ja, dann warten wir mal ab. Das ist dann. Da kennt man auch noch nicht die Songs oder wer da antritt. Oder, also obwohl es einen sehr lustigen Song über den Austritt der EU gibt von zwei Mädels, den man auf YouTube findet. Allerdings ist der schon im Mai veröffentlicht worden. Deswegen konnte er wohl nicht in die interne Auswahl mit reingehen. Aber sehr, sehr lustig und sehr, die Mädels können auch singen. Also von daher, aber es ist sehr, sehr lustig. Ja, dann können wir das ja auch noch mal in die Show-Notes da noch mal reinpacken. Genau. Weil dann haben die Hörer dann auch noch mal ein bisschen was davon. Ja, also wie gesagt, wir haben ja schon über Großbritannien auch hergezogen. Also die müssten da sich auch noch mal ein bisschen. Also ich sag mal, wenn ich so Großbritannien sehe, dann ist Deutschland natürlich auch noch so auf einem guten Wege irgendwie halt. Also das. Die Iren müssen genau dasselbe. Bei den Iren ist es auch ein Problem. Ja. Dann haben wir 28.01. in Finnland den Uuden Musiikin Kilpailua. Es wird immer besser mit der Aussprache. Aber wer es kürzer haben will, der nennt sich UMK 2017. Genau. Da weiß man ja schon, wir haben in der Tonvision in der Sendung auch einige Titel auch dazu gespielt. Das ist so 50-50, Spaßlieder, bisschen gute Sachen. Diese Emma scheint ja, glaube ich, jetzt so ein bisschen so der Liebling der Massen irgendwie zu werden. Die hat auch ein ganz gutes Video und hat wohl ganz große Chancen. Die hat auch, glaube ich, ein gutes Social-Media-Team im Hintergrund, weil sie, glaube ich, im Moment auch jedem bei Twitter folgt, der ESC-technisch irgendwie unterwegs ist. Ja. Und ich zum Beispiel auch lustigerweise. Ja. Und das ist dann auch immer so ein Zeichen, ja, gut, die wollen ja so ein bisschen dann auch Reichweite irgendwie und macht ja nichts, so muss man es eben auch machen. Haben wir auch eben gerade ja schon besprochen. Und das wird diesmal sogar nur eine Show irgendwie halt sein. Die haben ja, glaube ich, auch 3 oder 4 Shows in den vergangenen Jahren gemacht. 10 Songs? Ersten Mal hören habe ich erst so gedacht, ist so, hört sich alles gleich an, da sind schon ein paar Unterschiede, da sind schon ein paar auch ganz gute Sachen dabei. Ich würde mal so sagen, 3 oder 4 Sachen sind, glaube ich, ganz gut bei den Filmen. Auch super. Ja. Blackbird ist auch einer meiner Favoriten, könnte auch gewinnen. Ja. Von daher müssen wir mal sehen. Also da gibt es gutes Material in Finnland. Dann ist am 4.2., da ist schon mal so ein erstes Big Saturday. Da gibt es einmal das Melodienfestival, geht los in die erste Runde, findet in Göteborg statt. Okay. 6 Runden sind es ja insgesamt. Ich nenne es ja immer liebevoll die Mutter aller Vorentscheide, weil man da wirklich, das ist wie ein ESC im Grunde, zelebrieren die das. Und es lohnt sich auch per Livestream sich da mal einzuschalten. Du hattest ja neulich mal erzählt, die machen ja, glaube ich, auch sogar diesmal auch einen mit englischem Kommentar oder so. Das ist natürlich auch ganz schön, weil die wenigsten von uns können natürlich Schwedisch und verstehen das dann auch. Dann hat man vielleicht noch mal ein bisschen mehr Informationen. Das ist dann irgendwie, also da kann man sich, glaube ich, drauf freuen, weil die machen da eigentlich immer was draus. Dann geht die Ukraine, der Gastgeber geht in die erste Runde am 4.2. Oh, die machen Vorentscheid, wow. Ja, die machen 4 Runden, also auch inklusive Finale. Dann ist am 4.2. auch die erste Runde von Ungarns Edal. Die machen 3 Runden. Ja, die machen das klassische Gedeck irgendwie, 2 Semifinale und 1 Finale. Okay. Was dann interessant wird, ist dann noch am gleichen Wochenende, am Sonntag, den 5.2. gehen dann auch die Schweizer mit ihrer Finalshow dann auf Sendung. Das war noch nie am Sonntag. Genau, am 5. Ja, die sind ja sogar auch, die haben ja früher immer, schon im Dezember sind die ja gestartet und sind jetzt auch in den Februar dann auch gegangen und moderiert. Sonntag, das war noch nie Sonntag. Das war sonst immer so. Nee, ich glaube nicht. Genau. Das war letztes Samstag oder Donnerstag war es auch mal, glaube ich. Aber es war noch nie Sonntag. Ich habe es noch nie Sonntag gesehen. Die haben es, glaube ich, auch schon mal freitags, glaube ich, gemacht. Ja. Ne? Also ich glaube so. Also Samstag weiß ich, dass es einmal Samstag war, weil da saß auch mal Hella von Sinn in der Jury. Stimmt. Richtig. Ja? Richtig. Ne? Genau. Hella von Sinn saß mal in der Jury. Ja. Das war mal ein Samstag, glaube ich. Ja. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja. Ja, das wird moderiert von Sven Ebni, die Barbara Schöneberger von der Schweiz. Also der macht das irgendwie auch schon über viele Jahre, diesen Vorentscheid. Ja, mal gucken. Also ich finde die Ausbeute nicht so toll. Es treten wieder an diese Time Bell, die so überwiegend aus Rumänien irgendwie kommen, die Sängerin unter anderem. Weil ich die anderen, was sind das denn? 6 sind es, glaube ich. Die anderen 5 finde ich alle auch so qualitativ nicht so besonders. Also Apollo ist das beste Lied. Also finde ich auch live und von der Studioversion ist es super. Yeah. Von daher hat die gute Chance zu gewinnen. Das glaube ich auch. Ja, dann geht's los. Das ist richtig über mehrere Tage. Das Sanremo-Festival in Italien. Oh ja, das habe ich noch nie richtig gesehen. Geht am 7. Februar los und endet dann am 11. Februar mit dem Finale. Und es ist ja eigentlich nicht im Grunde ein Vorentscheid, sondern derjenige, der da gewinnt, hat sozusagen das Vorkaufsrecht darauf, dass er dann nach Kiew gehen darf. Ansonsten wird dann der Drittplatzierte wird dann weitergeleitet. Ich hoffe ja sehr, dass mein Favorit gewinnt, Francesco Carpani, der ja auch, glaube ich, letztes Jahr diese Newcomer-Kategorie gewonnen hat. Der war ja auch im Gespräch, ob er hinfährt oder nicht. Mhm. Der wäre super, also weil der auch sehr, sehr modern ist und sehr, sehr, sehr extrem moderner Italo-Pop. Das gefällt mir richtig gut. Die Alben sind auch klasse von ihm. Also da könnte, wenn er gewinnen würde mich das sehr, sehr freuen. Also ich glaube, da würde auch sagen, er würde hinfahren. Ja. Weil er auch jemand ist, der sehr, sehr, sehr, sehr sympathisch ist. So. Also das wird, glaube ich, wäre cool. Mhm. Das wäre so mein Ding. Mhm. Dann geht's schon weiter. 9.2. Deutschland, unser Song 2017. Für alle, die dann, also an der Stelle muss man dann mal nicht kompliziert im Internet den Stream suchen, sondern macht einfach den Fernseher an und schaltet das erste ein. Um 20.15 Uhr ist das live aus Köln. Ja, haben wir ja uns ganz lange drüber unterhalten. Ja, und dann geht es nochmal weiter mit dem nochmal neuen Big Saturday. Am 11.02. ist dann in Schweden die zweite Runde des Melodienfestivalen. In Malmö findet das statt, in der sogenannten Malmö Arena, wo auch 2013 der ESC stattfand. Ja, muss man jetzt auch nicht weiter was dazu sagen. Dann ist am 11.02. in Polen der Krajowe Illuminacje, da weiß man aber auch noch nicht so wahnsinnig viel von diesem Vorentscheid, weil die Bewerbungsfrist läuft noch bis 27.01. Da sollen ja sich nur bitte? Zwei Künstler angemeldet haben oder zwei Gesang? Nee, das war in Moldawien. In Moldawien. Da können wir gleich nochmal dazukommen. Da ist jetzt wohl so, da können wohl auch nur polnische Staatsbürger sich wohl irgendwie dann auch bewerben. Und okay. Es wird wohl so ein Mix aus 50% Televoting, 50% Juryvoting geben. Aber da weiß man auch noch nicht ganz genau, wie das Ganze dann aussehen wird. Und was wir bei der Tonvision auch behandelt hatten, nämlich den Eesti Laul aus Estland. Die erste genau. Runde findet dort statt. Unter anderem in dieser ersten Runde auch mit der Teilnehmerin Elina Born, die auch schon 2015 mit Stig Resta Goodbye to Yesterday für Estland gesungen hat und da irgendwie, glaube ich, auch einen 8. Platz oder so gemacht hat. Ja, die tritt genau. wieder alleine dort an. Und Estland haben wir ja auch uns angehört. Da sind ja eigentlich auch ganz Sachen passable dabei. Sachen dabei. Ja, ne? Genau. Das ist ja irgendwie genau, da kann man nicht meckern. Ja. Also da waren sehr, sehr, sehr viele gute Sachen dabei. Also da können wir echt gespannt sein, wer da gewinnt. Da gab es ziemlich gute Sachen. Ja, denn ich denke mal, man hat jetzt die nächsten 4 Wochen an den Wochenenden immer gut was zu gucken. Also ja, allerdings das ist, sehr viel zu gucken. Man muss sich natürlich immer so ein bisschen, man muss dann Prioritäten setzen, weil man ja nicht so, ja gut, bei YouTube gibt es dann, glaube ich, manchmal auch die Shows dann nochmal zum Nachgucken oder so. Ja, ja, richtig. Aber man hat dann einfach so, weiß nicht, ich habe dann immer so den Schwerpunkt ein bisschen auf den Melodienfestivalen. Der isländische Vorentscheid ist ja ein bisschen später diesmal, den gucke ich ja auch immer ganz gerne. Da ist ja das Finale erst am 4.3., was für die Isländer sehr ungewöhnlich ist, weil die schon im Februar eigentlich sonst meistens durch sind. Aber die wollen sich wohl wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit nehmen, weil sie ja die letzten beiden Male ja nicht das Finale erreicht haben. Mhm. Und dann sind halt so Sachen, also ich würde mir sicherlich auch die Schweiz angucken oder so, weil man da einfach auch dann mal wissen will, wie es da auch mal ausgeht. Ne? Spanien werde ich mir vielleicht nochmal antun. Frankreich, da wird ja wahrscheinlich eine interne Entscheidung sein, wie wir ja immer so wissen. Das ist meistens ja so. Und ja, so viele Sachen kann man gar nicht gucken. Doch, vielleicht den Dänischen vielleicht noch. Was da noch so passiert, müssen wir auch sehen. Von daher gibt es noch einige Songs und Favoriten, die noch aufkommen können oder auch nicht. Und vor allem, was wir Deutschen wählen werden, wird auch noch mal spannend. Ja, dann hätten wir jetzt noch die Rubrik irgendwie Trash oder so, was uns jetzt einfällt. Also, du hattest ja eben schon angesprochen, Moldawien, da ist ja ein bisschen bitter. Da haben sich nur zwei Leute Songs beworben. Genau, zwei Songs sind gleich geworden. Es gab noch ein bisschen Zeit, bis was da ist, also bis die Einreichung getan werden kann. Da muss man halt mal gucken, weil ich glaube, dass die Resonanz ist extrem schlecht. Das ist ungewöhnlich, ne? Also da ist der Vorentscheid am 25. Februar, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja. Und es soll wohl üblich sein, dass in Moldawien wohl kurz vor knapp noch mal jemand, dann noch viele sich bewerben. Aber das ist natürlich wirklich bitter, weil man sich dann fragt, haben die keine Musikkultur? Oder es ist halt auch höchst unbeliebt in dem Land, kann natürlich auch sein, weil die sind ja auch nicht so erfolgreich. Nee. Ja. Genau, San Marino hat jetzt, glaube ich, ein ganz tolles Angebot bekommen. Die hatten von einem Künstler 500.000 Euro geboten bekommen, dass er für den ESC antreten würde. Dann gibt es noch eine andere Künstlerin, die ist auch nochmal, Arsia, wie sie heißt, hat es nochmal unterboten und hat gemeint, ja, ich würde 300.000 Euro, für 300.000 Euro würde ich es machen. Und dieses Geschachere ist schon interessant irgendwie, ne? Dass man versucht, irgendwie als Künstler da reinzukommen, aber der Fernseher hat schon gesagt, nee, das machen wir nicht. So viel Geld haben wir gar nicht, um euch dafür bezahlen zu können. Ja, also das ist halt so auch so ein Zwergstaat, ne? Der dann auch nicht wahnsinnig viel Geld dann an den Start bringen kann, ne? Das ist dann irgendwie, genau. Schon lustig, oder? Habe ich noch nie erlebt in der Plattform, dass irgendwer so extrem hohes Geld geboten hat, um halt dann beim ESC als Kandidat dabei sein zu können. Ja. Das ist, glaube ich, sogar teurer als die Übertragung selber, oder? Ja, das könnte schon so sein. Ja, wahrscheinlich. Für so einen kleinen Zwergstaat dürfte es ja nicht viel kosten. So 60.000 Euro oder so 70.000 Euro, mehr wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Ja. Für 3 Sendungen ist es ja nichts. Ja, auch wir haben, glaube ich, wieder eine schöne Podcast-Runde wieder zusammengekriegt. Ja, das denke ich auch. Wir haben uns ausgiebigst heute schön über den deutschen Vorentscheid unterhalten. Wir werden mal abwarten, was da kommt. Wir werden uns dann wieder melden, also an dem Montag nach dem Vorentscheid, dann werden wir das auch nochmal schön und genüsslich nochmal aufnehmen. Und dann mal schön diskutieren darüber, wie der Vorentscheid dann war. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich wieder. Das war wieder eine sehr schöne Runde, die wir hier heute gedreht haben. Über die schönste Sache der Welt, den ESC. Ich bedanke mich nochmal hier bei meinem Kater Linus, der sich heute auch wieder ganz ruhig verhalten hat und nicht miaut hat. Der schläft ja auf dem Tisch mit und lässt sich da gar nicht von beeilen. Aber wahrscheinlich ist er jetzt auch schon Podcast erprobt und weiß, also wenn ich jetzt aufnehme, dann darf ich nichts sagen. Und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall spätestens wieder am 13. Februar. Und dann gucken wir mal, ne? Also, wer gewählt worden ist. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.